Kundgabe 6391. Empfangen durch Bertha Dodde am 4.11.1955. Geistiges Wissen ohne materiellen Erfolg. Was euch an Gnadengaben zugeleitet wird, dienet nur dem Geistigen in euch zur Vollendung. Es ist geistiges Gut, das irdisch in keiner Weise nutzentragend sich auswirkt, weil dann alles Streben zur Höhe hinfällig wäre, wenn um irdischen Vorteils willen dieses Geistesgut empfangen oder weitergeleitet würde. Und nur der wird mir ein rechter Diener sein, der sich, frei von allem materiellen Verlangen, dafür einsetzet, es den Mitmenschen weiterzuleiten. Denn rein Geistiges darf nicht vermengt werden mit irdischen Zielen, weil dies für das Geistige eine Herabsetzung bedeutet. In Liebe soll Erlöserarbeit stattfinden. Ein liebendes Herz soll Geistesgut empfangen und liebender Hilfswille es weiterleiten. Dann erst wird es seine Wirkung haben auf die Menschen. Jede materielle Verbindung mit geistigem Wissen wirkt sich nachträglich aus, denn etwas aus der Höhe Kommendes verträgt kein materielles Streben, weil dieses das Erstere entgeistigt. Doch dies sei euch gesagt, dass ich es weiß, was euch Menschen mangelt, und dass ich wahrlich keinen darben lasse, der für mich uneigennützig tätig ist. Und so auch werde ich immer helfend eingreifen, wo materielle Hilfe nötig ist, um geistiges Gedankengut den Mitmenschen zuzuführen. Doch das soll nicht eure, sondern immer nur meine Sorge sein. Ihr werdet daher ungehindert tätig sein können, solange es euer Wille ist, nur mir und dem Erlösungswerk zu dienen. Ihr gehet dann stets die rechten Wege. Ihr nehmet stets die rechte Arbeit in Angriff. Ihr könnet euch dann sicher verlassen auf eure Gedanken, die gelenkt werden eurem Arbeitseifer gemäß. Ich kann nur selbstlose, auf irdisches Verzicht leistende Menschen gebrauchen, wo es gilt, mein Wort aus der Höhe zu empfangen und zu verbreiten. Jeder materielle Gedanke im Zusammenhang damit gefährdet diese Arbeit. Vollstes Vertrauen auf meine Hilfe aber fördert sie und sichert euch zudem ein sorgenfreies Erdendasein, weil ich selbst euch dieses bieten kann durch euer restloses Vertrauen. Ihr sollt wissen, dass euer Liebewille ein überaus mächtiger Faktor ist, der alle Hindernisse nimmt. Ihr sollt wissen, dass eure geistige Arbeit etwas zuwege bringen kann, was übergroße materielle Schätze nicht aufzuwiegen vermögen. Und darum sollen nicht ängstliche Gedanken um die irdische Versorgung diesen Liebewillen schwächen, von dem maßlos viel abhängt in geistiger Beziehung. Was ist schon das kurze Erdenleben gegen die furchtbaren Qualen der Wesen, die ihr beenden könntet? Gern und freudig würdet ihr opfern, wenn ihr diese Wesen sehen könntet, in ihrem Zustand und ihren flehenden Gebärden nach Hilfe. Euch würde das armseligste Erdenleben unberührt lassen, und ihr würdet immer nur dienen und helfen wollen. Und ihr könntet ihnen helfen durch eure Liebe. Und mir bereitet ihr eine Freude, die ich euch wahrlich entlohne. Denn die Liebe nur ist das Lösemittel. Die Liebe zu mir vermittelt euch Licht und Kraft. Und die Liebe zu dem Unerlösten gibt Licht und Kraft weiter und zieht auch aus der Tiefe zahllose Seelen empor. Es ist bewusste Erlöserarbeit, die ihr leistet und die darum niemals ohne Erfolg bleibt. Diese Gewissheit soll euch beglücken und zu immer eifrigerer Arbeit antreiben. Ihr sollt euch aller irdischen Sorgen entledigen und niemals einen irdischen Erfolg durch eure Geistesarbeit erhoffen. Was ihr brauchet, wende ich euch zu. Dass ich euch unbegrenzt geistiges Wissen zuleite, soll euch aber auch Beweis sein, dass ihr dieses brauchet, weil ihr wieder damit arbeiten solle zum Segen derer, die unerlöst abgeschieden sind ins jenseitige Reich. Nützet, was ihr besitzet, und sorget euch nicht um das, was euch mangelt, denn alles geht euch von mir zu, was ihr benötigt für Leib und Seele. Amen.